herzlichen Glückwunsch. Du hast es geschafft. Du hast dein Meisterwerk gemacht. Ja, genau. Mhm. Ja, ich grüße mal den Tricky ganz lieb. Guck mich an, verdammt, dieser Hampelmann. Ich hab Krebs, wozu dann eine Hantelbank? Scheiß auf eure Kommentare oder Meinungen. Ich scheiß auf jeden mit euren Beleidigungen. Mein Rap ist wie Anarchie-Dynamit. Ich mach, was ich will und ihr seid leise, ihr G's. Gangster da draußen, die so posenmäßig laufen, sehen sich längst schon am Outen, die sich Hosen übergrößig kaufen. Perfekt, Tricky rastet aus, ihr seid perplex. Dieser Junge ist so tight, ich bin partymäßig zugedröhnt, das alles ohne Drogen. Dieser Beat ist wunderschön mit artig aufgeblähten Strophen. Das ist wie ein funkelnder Stern, also was ist, weiche Schale hat der Kern. Ich mach es eh besser als Klischee-Rapper, flutschiger Flow, nämlich Chile-Rapper. Hörst du den fantastischen Beat? Das ist wie Blasphemie. Ihr wisst nicht, dass ihr mich liebt, aus mir ist etwas geworden. Hörst du den fantastischen Beat? Das ist wie Blasphemie. Ihr wisst nicht, dass ihr mich liebt, aus mir ist etwas geworden. Neue Brille, schau mal, wer ich bin. Dieser Junge nennt sich Karlsruher Standard und King. Wo liegt der Sinn, auf dem Klo oder was? Ich mein so, dieses Ding mit der Show ist nicht krass. Das ist eure Meinung, euer Feedback ist mau. Was ist das für eine Leistung, wenn man sagt, ich sei lau, aber selber kein Deutsch besser ist? Ja, ja, damit ihr's deutlicher wisst. Haha, ihr seid für mich so interessant wie ein Tier beim biologischen Akt. Mein Sack pumpt sich für mehr auf als ihr. Good luck, wenn es mal bei euch funktioniert, auf zack. Bin ich wie gesagt, los geht's, oh fuck. Rapper haben tiefe Stimmen, wo steht's? Es gibt keine Regel, wenn es eine gäbe, kack ich drauf. Wenn ihr drüber redet, lach ich jeden von euch aus. Hörst du den fantastischen Beat? Das ist wie Blasphemie. Ihr wisst nicht, dass ihr mich liebt, aus mir ist etwas geworden. Hörst du den fantastischen Beat? Das ist wie Blasphemie. Ihr wisst nicht, dass ihr mich liebt, aus mir ist etwas geworden. Yeah. Aus mir ist etwas geworden. Mit anderen Worten, ihr seid für mich gestorben. Ihr habt mir nichts verdorben. Hass ist die höchste Anerkennung von Ruhm. Ich fass es zusammen, ihr habt damit zu tun. Ein böser Mensch, was? Blöder Mensch, das bin ich auch nicht. Was ich bin, ist leider zu vertraulich, was? Denn ich glaube nicht, dass ihr wisst, wer ich bin. Ich vertraue auf mich, ich bin nicht taub oder blind. Ich höre meine Mucke und ich sehe, was abgeht. Ich störe euch mit Mucke, nur weil ihr sie nicht versteht. Ich bin derjenige Rapper-Tenor. Also wer predigte mir etwas vor? Fick, fick deine Tracks, Trick, Tricky ist back. Wenn du nix blickst, nützt es dir nix, wenn du rappst. Hörst du den fantastischen Beat? Das ist wie Blasphemie. Ihr wisst nicht, dass ihr mich liebt, aus mir ist etwas geworden. Hörst du den fantastischen Beat? Das ist wie Blasphemie. Ihr wisst nicht, dass ihr mich liebt, aus mir ist etwas geworden. Hörst du den fantastischen Beat? Das ist wie Blasphemie. Ihr wisst nicht, dass ihr mich liebt. Yeah, yeah. Hörst du den fantastischen Beat? Das ist wie Blasphemie. Ihr wisst nicht, dass ihr mich liebt. Aus mir ist etwas geworden. Hörst du den fantastischen Beat? Das ist wie Blasphemie. Ihr wisst nicht, dass ihr mich liebt. Aus mir ist etwas geworden. Hörst du den fantastischen Beat? Das ist wie Blasphemie. Ihr wisst nicht, dass ihr mich liebt. Aus mir ist etwas geworden. Yeah.